1. Die Männer von Ephraim warfen Gideon vor, sie nicht zum Kampf gegen die Midianiter gerufen zu haben, und kritisierten ihn deshalb heftig. 2. Er entgegnet ihnen jedoch, dass sein Erfolg gering sei im Vergleich zu ihrem, und fragte rhetorisch, ob ihr Nachlass nicht wertvoller als sein gesamte Ernte sei. 3. Die Gott die Fürsten Oreb und Sieb in ihr Hand gegeben hat, betonte ihr Überlegenheit, woraufhin sich Zorn gegen ihn legte. 4. Als Gideon schließlich den Jordan erreicht, überquerte in mit seinen 300 Begleitern, die trotz ihrer Erschöpfung die Verfolgung fortsetzten. 5. Bat die Einwohner von Sukkotum brought für sein Männer, die dies entkraftet waren, warend die Konige Sieber und Salmuna jagte. 6. Die Anführer von Sukkot lenten dies jedoch ab und fragten spottisch, aber die Konige bereits besiegt habe, das sie sein hier versorgen sollten. 7. Gideon droht ihnen daraufhinen, ihr Körper nach seinem Sieg mit Dornen und Distellen aus der Wüste zu zerfleischen. 8. Von dort zog Weiter nach Newell und stellte dieselbe Bitte, erhielt jedoch von den dortigen Bergen die gleiche blendende Antwort. 9. Reagiert zornig und kündigte den Bewohnern von Newell an, ihren Turm bei seiner Wohlbehalten in Rucke vollständig niederzureißen. 10. Warendessen befanden sich Sieber und Salmuna mit etwa 15.000 verbliebenen Soldaten in Karka, nachdem bereits 120.000 bewaffnete Männer gefallen waren. 11. Gideon nutzte den Weg der Nomaden Ostlich von Noba und Jogbehar das feindliche Lager zu überfallen, waren die Soldaten sich in Sicherheit wanten. 12. Als die bei den Midianitischen Konige flohen, befolgte sie, nahm sie gefangen und versetzt das gesamte verbliebene hier in Panik. 13. Nach dem erfolgreichen Feldzug kehrte Gideon, der Sohn des Joes, über den Pass von Hirs aus der Schlacht Zurück. 14. Unterwegs nahm einen jungen Mann aus Sukkot fest, der in die Namen der 77 führenden Männer und Altersten der Stadt aufschreiben must. 15. Als Sukkot erreicht, konfrontierte sie mit den Gefangenen in Konigen, wegen der sie in Zuvor verspottet und die Hilfe weigert hatten. 16. Nahm die Altersten der Stadt fest und bestraft die Bürger von Sukkot grausam, indem Dornen und Distellen aus der Wüste gegen sie einsetz. 17. Anschließend zerstört den Turm von Newell und tote die Männer der Stadt, wie Zuvor angekündigt hat. 18. Danach fragte Sieber und Salmuna nach den Männern, die sie am Bergtaber getötet hatten, worauf sie antworteten, dies hatten in Genalt. 19. Gideon erklärt, dass es sein eigenen Bruder Gusen seien, und schwor, dass die Konige verschont hat, wenn sie sein Verwandten am Leben gelassen hatten. 20. Befahl seinem erstgeborenen Sohn Jetta, sie zu toten, Dr. Jung Zogerten zog sein Schwert nicht, die noch zu jung war. 21. Die Konige forderten Gideon daraufhin auf, sie selbst zu toten, woraufhin sie hinrichteten den Schmuck von den Halsen ihrer Kamele nahm. 22. In der Folge beten die Israeliten Gideon, über sie zu herrschen und ein Dynastie zu begründen, die sie aus der Hand Midians geretet hat. 23. Gideon lente dies jedoch entschieden ab und erklärt, das weder noch sein Sohn, sondern allein Gott über das Volk herrschen soll. 24. Bat sie stattdessen ein Gabe, Jedder sollte ihm einen goldenen Ring aus der Butte überlassen, die besiegten Ismailiter solchen Schmuck trugen. 25. Die Israeliten stimmten bereitwillig zu, breiteten ein Gewand aus und warfen die erbeteten goldenen Ring darauf. 26. Das gewickte Ring betrug 1.700 Goldsäckel, zusätzlich zu dem kostbaren Schmuck, den Purpagewanden der Konige und den Halsketten ihrer Kamele. 27. Gideon fertig daraus ein priesterliches Gewanden, das in Offre aufstellt, was jedoch dazu fertig, das Israel dort abgottere Trieben sein Familie zu vollbracht. 28. So wird Midian von den Israeliten unterwerfen und stellte kein Bedrohung mehr dar, so dass das Land warend Gideons. Restliche Wirzig Lebensjahr Frieden Genes. 29. Jerubal. Why Gideon auch genannt word, zog sich daraufhin in sein Eigenes Haus Zurück und lebte dort fortan private. 30. Die er viel Ehefrauen hat, hinterließ Gideon insgesamt 70 leibliche Son. 31. Zudem hatte ein Nebenfrau in Sichem, die ihm ebenfalls einen Sohn gebar, die ihm den Namen Abimelech gab. 32. Schließlich starb Gideon in Hohem Alter und wurde im Grab seines Vaters Joes in Ophrah, die ihm Gebiet der Familie Abiezer, beigesetzt. 33. Unmittelbar nach seinem Tod wanten sich die Israeliten jedoch wieder von Gott ab, dienten den Baals Gotten und erklarten Baalberit zu ihrer Gottheit. 34. Sie Vergessen den Herrn, ihren Gott, der Sie zuvor aus der Gewalt aller umliegenden Feinde befreit hat. 35. Ebenso erwiesen Sie der Familie Gideons kein Dankbarkeit für all das Gut, das für das Volk Israel geleistet hat.